Gespräch 4. Hallo Stefan, ich habe dich gestern auf dem Konzert gar nicht gesehen. Warst du überhaupt da? Ja, klar. Und, wie hat dir die Band gefallen? Na ja, geht so. Was heißt geht so? Das ist doch deine Lieblingsband. Ja, das stimmt. Aber ich hatte solche Kopfschmerzen. Es war einfach viel zu laut für mich. Bist du dann früher nach Hause gegangen? Nein, ich war schon bis zum Ende. Aber mir ging es total schlecht. Schade, geht's dir denn jetzt besser? Ja, ich habe viel geschlafen. Und dir? Wie hat dir das Konzert gefallen? Super, die Musik, die Songtexte, wow. Aber das Beste kam mir nach dem Konzert. Nach dem Konzert? Seid ihr noch in die Disco gegangen? Nein, viel besser. Stell dir vor, Eva und ich sind noch ein bisschen dort geblieben. Wir wollten beim Putzen und Aufräumen helfen. Warum das denn? Einfach so, die haben Hilfe gebraucht. Wir waren so ziemlich die Letzten. Da hören wir auf einmal lautes Lachen hinter der Bühne. Lautes Lachen? Ja, wir haben gleich nachgeschaut. Und da war sie noch da, die Band. Stell dir das mal vor, direkt vor unserer Nase. Wow, und?